ich nicht ab. Ich fahr geradeaus und mach keinen Stopp. Geht's mal nach rechts, ich fahr dann vorbei. Ich schau hinterher, doch bleib dabei. Und manchmal glaub ich, ich geh wie auf Schienen. Ich folg dem Weg, doch will da gar nicht hin. Ich weiß jetzt auf den Weg, auf dem ich lauf, bin ich an so vielen vorbeigerauscht. Auf dem Weg liegt, was ich such. Ich schau jetzt hin, ich lass es endlich zu. Gibt's mal nen Halt, dann steig ich nicht aus. Ich bleib einfach drin und sitze es aus. Es kann kommen, was will, ich bleib auf der Bahn. Ich bleib auf der Bahn. Ich suche das Ziel und komm nicht an. Und manchmal glaub ich, ich geh wie auf Schienen. Manchmal glaub ich, ich geh wie auf Schienen. Ich folg den Weg, doch will da gar nicht hin. Ich folg den Weg, doch will da gar nicht hin. Und weiß jetzt auf den Weg. Das Ziel und komm nicht an und weiß jetzt auf den Weg. Weiß jetzt auf den Weg.